Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 5. Januar 1787. Deine gelehrten Bekanntschaften, deine große Weltbürgerei, welche du in Leipzig dir vorgenommen hast, ist, wie es scheint, ebenso still abgegangen wie meine zu stiftenden Connaissancen in Dresden. Das heißt, es blieb beim Alten und wir können gegeneinander aufheben. Ein wenig lieb ist mir's doch, weil ich sonst gefürchtet hätte, von dir ausgelacht zu werden. Jetzt sei ja still. Es geht mir hier wie Hubern. Ich habe erstaunlich gründliche Ursachen, warum ich es unterlassen habe, die bewussten Menschen aufzusuchen. Am Ende aber ist es keine andere als bare Verzweiflung, etwas zu finden, das mir das Suchen verlohnte, weil doch das Suchen mit einigen Abhängigkeiten verbunden ist. Ich war also nirgends, als wo du weißt, und dort nicht gar zu häufig. Die letzteren 8 Tage war ich fast immer auf dem Zimmer, weil ich das Versäumte einbringen wollte und ein Katar, den ich noch heute nicht ganz verloren, hat mir auch zu dem Letztern den Kopf verdorben. Es ist also am Ende erstaunlich prosaisch gegangen von allen Seiten. Solltest du glauben, dass mir Bäcker beinahe etwas geworden wäre und ich ihm? Es kam von einem ernsthaften Gespräche über die Religion und Philosophie, wo es mich überraschte, Wärme bei ihm zu finden. Am Ende ist es vielleicht nichts als sein weiches Naturell, das er dadurch zu Grundsätzen veredeln will. Mir war es ein Phänomen, das ich nicht umhin konnte zu schätzen. Er kam, welches nun freilich bei ihm kein so großes Phänomen ist, er kam auf sich selbst zu sprechen und gestand, dass er sich von vielen Schwächen habe heilen können, aber von einer einzigen nicht, die er sehr gut einsehe. Da, glaube ich, lag das Wort Eitelkeit auf seiner Zunge, denn mir ist unbegreiflich, dass er diese nicht einsehen sollte. Vor einigen Tagen waren wir beim Finanzrat zu Abend gebeten, wo ein Herr Charpentier aus Freiberg mir nicht uninteressant war. Eine anziehende, sanfte Physiognomie, viel Gutherzigkeit, welche, glaube ich, durch eine Politur der großen Welt noch gewonnen hat. Stille im Charakter oder besser Sanftmut wird durch die Mäßigung, welche die große Welt gibt, ungemein imponierend. Die Wagner hat mir Neumanns Musik zu der Freude gespielt, wo die vorletzten Verse der Strophe mir sehr gefielen. Bettler werden Fürstenbrüder durch den Riss gesprengter Särge, lasst den Schaum zum Himmel spritzen. Überhaupt, glaub ich, hast du oder wer mir die Komposition tadelte, ihm zu viel getan. Dein Chor gefällt mir ungleich besser als seiner, aber im ganzen Lied ist ein herzliches, strömendes Freudengefühl und eine volle Harmonie nicht zu verkennen. Sonst dünkt es mich ein wenig zu leicht und zu hüpfend. Über Tische wurde eine blumauersche Ode an den Nachtstuhl vorgelesen, welches ganz charmant war. Es ärgert mich, dass ich's nicht abschrieb, um es euch zu dem nämlichen Gebrauche zu schicken. Es wird mir ganz ungewohnt sein, wieder aus eurem Hause zu ziehen. Ich bin so nach und nach ganz damit verwandt worden, und auf deinem Zimmer, welches zu deiner Schande gesagt sei, lässt sich's trefflich arbeiten. Aber der Minna sage doch, dass ich sie herzlich bedaure wegen ihrem Schlafen, denn wenn du es in der Nacht machst wie Huber, so liegt dein Kopf immer in ihrem Bette, und das ist verfluchtes Schlafen, wie ich an mir weiß. Überhaupt bin ich für das Bette zu groß, oder es ist für mich zu klein, denn eins meiner Gliedmaßen kampiert immer die Nacht über in der Luft. Lebe nun wohl mit unsern lieben beiden, bald, bald haben wir uns wieder, dass in den ersten Stunden unsers Wiedersehens auch fremde Menschen von euch schwelgen sollen, könnte mich fast verdrießen, wenn ich nicht einsähe, dass es so kommen musste. Von Charlotte habe ich noch nicht Antwort, und das kommt wahrscheinlich daher, weil meine Briefe an sie 14 Tage und darüber unterwegs bleiben. Beck hat mir geschrieben, dass er in Mannheim seinen Abschied gefordert, aber noch keine Resolution erhalten hat. Adieu, lieber, tausend Grüße überall, Wiedersehen, Schiller.